Guten Tag, liebe Zuhörer. Das Radio Chabarovsk begrüßt Sie aus dem neuen Studio. Da es unsere erste Sendung ist für die Zuhörer im Westen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um unseren Sender und mich vorzustellen. Radio Chabarovsk wurde gegründet im Jahre 1937 als Gegengewicht zu dem kapitalistisch eingestellten Radio Jerewan. Seitdem sendet es ununterbrochen, um die Menschen über die Belange der Bürger im östlichsten Osten unseres großen Landes aufzuklären. Vor 5 Jahren sind wir umgezogen in ein neues Studio in Dnipropetrovsk, nun mit Fenstern, von wo aus diese Sendung auch gesendet wird. Nun zu meiner Person. Mein Name ist Alex Zatzkin. Ich habe Germanistik studiert an der Universität Chișinău in der moldawischen SSR. Außerdem habe ich ein Auslandssemester verbracht an der Universität Ulaanbaatar in der Brüderlichen Mongolei, wo ich auch meine Diplomarbeit geschrieben habe über die Einflüsse des Marxismus auf die deutsche Sprache.